Ja, meine Damen und Herren, erstmal vielen Dank für die Einladung. Zu meiner Person sei ich gleich noch was, wenn ich zum Thema des Vortrags komme. Es geht also hier und wir auch in den weiteren Vorträgen dieser Reihe eine Auseinandersetzung mit der herrschenden Volkswirtschaftslehre, also der Neoklassik, die ungefähr seit 30 Jahren den Stellen- und Büchermarkt beherrscht. Es gibt sie schon lange, nicht so seit ungefähr 1870. Sie wurde dann zu Beginn des 20. Jahrhunderts dominant. In der Folge der 1930er Weltwirtschaftskrise, die sie nicht erklären konnte und sie auch nicht adäquat reagieren konnte, wurde sie durch den Spezialismus verdrängt. Und der geriet dann 1970 folgende selber in die Krise. Und das führte dann dazu, dass wieder die Neoklassik hochkam. Ich komme am Ende nochmal auf diese Frage zurück, wie die eigentlich entstanden ist. Das ist mir auch ein bisschen Rätsel, muss ich sagen. Seither jedenfalls ist sie dominant im Fach Wirtschaftswissenschaften. Ein Aspekt ist die Verwendung mathematischer Methoden. Und da bin ich dann sozusagen in meinem eigenen Fach. Merkwürdigerweise oder vielleicht auch nicht, resultiert daraus ein Selbstverständnis ideologiefrei zu sein. Das ist so eine Art eigene Ideologie. Ich habe hier zwei Zitate mal aufgelegt. Das eine stammt aus der Auseinandersetzung, als die HWP mit dem Fachbereich Wirtschaftswissenschaften hier vereinigt wurde. Da kam es sogar ein Fachbereich, war es beschlossen hier, das Fachbereich Wirtschaftswissenschaften. Und er festgestellt hat, in den Wirtschaftswissenschaften ist seit Jahrzehnten eine ideologiefreie Methodik Standard, während in der HWP ein großer Teil des Lehrkörpers unbeirrt einen gesellschaftswissenschaftlichen, politisch akzentuierten Ansatz verfolgt. Der wird dann natürlich als ideologisch bezeichnet, während sozusagen die Mathematik, die man selber treibt, es nicht sei. Dann habe ich hier ein neueres Zitat, ist hier aus der Zeit vom 5. August 1910, da wurde der Zimmermann, der Direktor des DIW, interviewt und sagte, wir müssen der Politik empirische Befunde an die Hand geben, statt Ideologien zu verbreiten. Da sagt die Zeit, sie selbst gelten als neoliberal. Und dann sagt er, meine Ideologie besteht darin, keine Ideologie zu haben. Auch hier, also das Argument ist wahrscheinlich das, dass wenn man Mathematik treibt, dann kann man keine Ideologie treiben. Das ist falsch. Es kommt nämlich darauf an, wie man die treibt. Und genau darum wird es gehen. Ich möchte den Nachweis führen, dass die Neoklassik in weiten Teilen zumindest tatsächlich nichts anderes als Ideologie transportiert. Und dass Mathematik da, weil das so aus meiner Sicht kommt, ein Missbrauch der Hilfsmittel ist. Also mein Vortrag gliedert sich in zwei Teile. Der erste ist gewisserweise aus der Position des Mathematikprofessors gehalten. Das ist eine methodische Kritik dessen, was man so in VWL-Büchern findet. So lange beschäftige ich mich damit übrigens noch nicht, seit ungefähr 10 Jahren. Wir haben am Fachbereich Mathematik Modellierung als Teilgebiet entwickelt und da natürlich immer nach Beispielen gesucht und auch in die Wissenschaften geguckt, in denen Mathematik verwendet wurde. Darunter die Wirtschaftswissenschaften und das habe ich so vor 10 Jahren ungefähr angefangen. Damals habe ich den Kollegen Funke hier aus diesem Fachbereich gefragt, was ist denn das Standardlehrbuch? Er hat mir gesagt, das sei das Buch von Mentu. Das gibt es immer noch in der inzwischen fünften Auflage, Matthew Taylor heißt das inzwischen. Ich weiß nicht, welche Rolle das heute noch spielt hier, aber es ist, scheint noch aktuell zu sein. Und einige Beispiele habe ich mir aus diesem Buch rausgegriffen. Also im ersten Teil geht es dann darum, an ein Beispiel, ein Mythos, den Mythos vom Markt, zu zeigen, wie die VWL versucht, sozusagen naturwissenschaftliche Methoden zu adaptieren und wie sie daran scheitert, auch notwendig scheitern muss. aber das nicht wahrhaben will und dadurch zu den falschen Methoden kommt. Das ist der größere Teil. Der zweite Teil, da geht es dann mehr um so ein paar weitere Inhalte, die hat der Becker eben schon genannt, so ein paar Punkte, die die Neoklassik ausmachen, die ich aber immer nur themenartig antippen werde. Also da geht es nicht um eine methodische Auseinandersetzung, sondern nur um ein paar Hinweise, dass man das auch anders sehen kann. Das wird ja in den nächsten beiden Vorträgen dann auch noch vertieft. Gut, und dann schließe ich mit zwei Betrachtungen zur Rolle, die die Neoklassik in der Gesellschaft spielt. Das ist ja auch, wenn hier gesagt wird, die hat mit der wirklichen Welt nichts zu tun, sie wirkt aber ein auf die wirkliche Welt. Und darum geht es denn dann zuletzt. So, jetzt noch eine Vorbemerkung, bevor ich also dazu komme, die VWL zu kritisieren. Welche Methode handelt es sich, die da eingesetzt wird? Das ist, heutzutage nennt man das die mathematische Modellierung. Ja, worin besteht die? Also, die Vorstellung ist da die folgende, das ist in diesem Diagramm hier dargestellt. Ausgangspunkt ist ein reales Problem oder Phänomen. So, das wird dann aber nicht direkt gelöst sozusagen auf der Ebene, auf der man das Problem formuliert, sondern das wird in ein mathematisches Problem umformuliert. Das ist der erste Schritt der Modellierung oder Mathematisierung. Im zweiten Schritt wird dann innerhalb der Mathematik, da oben dieser Ebene, das mathematische Problem, also so den üblichen Methoden unterzogen, die die Mathematik so zu bieten hat, mit der Hoffnung, eine Lösung zu bekommen. Das ist immer noch auf der mathematischen Ebene. Die wird dann zurückinterpretiert auf die Realität. Und das wäre sozusagen die Antwort, die diese Methode zu bieten hätte für die ursprüngliche Fragestellung. Dann gibt es aber noch einen vierten Schritt, Überprüfung. Stimmt das überhaupt? Ist das angemessen, was herauskommt? Diese Methode kommt aus der Physik und der letzte Schritt dieser Überprüfung, das ist üblicherweise das Experiment. Also da werden im Labor Verhältnisse hergestellt, die den mathematischen Idealbedingungen, die man hier, also den Annahmen, die man da machen muss, möglichst entspricht. Und dann wird geguckt, ob das, was da im Experiment rauskommt, tatsächlich dem entspricht, was das Modell vorhergesagt hat. Wir sehen also hier auch schon ein erstes Problem bei der Übertragung so einer Methode auf die Volkswirtschaftslehre, nämlich dass der letzte Schritt nicht ausführbar ist. Sie können die Modelle der VWL nicht direkt überprüfen. Und da jetzt ist die Frage, welche Konsequenzen das hat. Eine wäre, wir müssen besonders skrupulös sein bei diesem Vorgehen, also genau darauf achten, was wir tun. Und die andere, und ich behaupte immer, das ist die sich durchgesetzt hat, ist die, das als Freibrief zu nehmen, zu machen, was nun lustig ist, ohne Rücksicht auf die Realität. Das wollen wir uns jetzt mal genauer angucken. Und zwar am, was ist schon eins? Der neoklassischen Lehre von Angebot und Nachfrage. Nicht? Das, dieses Modell oder diese Lehre vertritt erstmal die Idee, die Märkte würden Angebot und Nachfrage stets ins Gleichgewicht bringen. Und Symbol dieses Gleichgewichts ist das nach Alfred Marshall, das genannte Marshallkreuz, welches das Modell eines einfachen Marktes kennzeichnet. Es wird in den VWL, einzelnen VWL-Büchern, wie in dem von Menke, mit Bezug auf Alterserfahrung plausibel gemacht und anschließend bis zum Überdruss auf alle nur denkbaren Situationen angewandt. Ja, worin besteht das? Modelle ruhen immer auf bestimmten Annahmen und diese Annahmen sind eigentlich genau der Punkt, also, ja, woran sich dann zeigt, dass da methodische Fehler entstehen. Nicht die Annahmen sind das Problem, sondern dass sie vergessen werden. Kommen wir auch gleich. Also wie lauten die Annahmen? Wir haben hier den Markt für eine einzelne homogene Ware, also Kartoffeln so sagen wir, oder Mehl oder sowas, die beliebig teilbar. Auf den stellen sich Anbieter, und, also Produzenten und Nachfrager, Konsumenten gegenüber. Nächste Annahme, es besteht vollständige Konkurrenz der Marktteilnehmer. Das heißt, sie sind so zahlreich und klein, ökonomisch unbedeutend, dass sie keinen Einfluss auf den Marktpreis haben, sondern sie müssen auf ihn reagieren als Mengenanpasser. Das heißt, sie gucken, wie hoch ist der Marktpreis und dann entscheide ich, wie viel ich auf den Markt bringe, beziehungsweise wie viel ich kaufe. Aber ich kann den Preis nicht ändern. So, dann gibt es zwei Funktionen, eine Angebots- und eine Nachfragefunktion, die Funktion nur des Preises sind. Das ist das Diagramm hier, also der Preis ist da oben auf der Ordinate abgetragen, die Menge, die jemand beim Einkauf oder die insgesamt im Markt nachgefragt oder angeboten wird auf der Abszisse. Die Vorstellung ist, dass aber diese Mengen eine Funktion des Preises sind. Ökonomen kennen das, Mathematiker sind da erstmal etwas verwirrt. Also die unabhängige Variable ist der Preis, die abhängige ist die Menge. Also Mathematiker würden das immer andersrum machen. Aber das ist kein Fehler, also das ist eine reine Gewohnheit. So, und dann wird also angenommen, dass die Nachfragefunktion nehmen wir mal, also die monoton fallen, das heißt, je höher der Preis, desto geringer die Nachfrage. Klingt irgendwie ja plausibel. Also je höher der Preis, desto weniger Leute leisten sich denn das, diese Ware noch. Umgekehrt, die Angebotsfunktion monoton wachsend. Das bedeutet, je höher der Preis ist, desto mehr Produzenten können sozusagen zu diesem Preis gewinnbringend produzieren und ihre Sachen auf den Markt werfen und tun das dann auch. Das ist die Vorstellung, die dahinter steht. So, und daraus folgt dann, das ergibt sich dann hier unter gewissen technischen Voraussetzungen, also wenn man Stetigkeit noch voraussetzt und dass die völlig schief nebeneinander liegen, dass ein Marktgleichgewicht existiert, nicht, wo die mit beiden Kurven. Das müssen übrigens keine Geraden sein. Also wichtig ist nur die Monotonie. Monoton wachsend das Angebot, monoton fallend die Nachfrage. Dann existiert ein Gleichgewichtspreis und eine zugehörige Gleichgewichtsmenge, wo Angebot und Nachfrage eben übereinstimmen. So, also wichtig sind hier vor allem diese ganzen Annahmen, die wir da haben machen müssen. Eine fehlt mir doch. Ach so, ja, auf die ich hier nochmal hinweise, die Ceteris Paribus-Klausel, also dass Angebot und Nachfrage nur Funktionen des Preises sind und von nichts sonst. Das ist natürlich nicht so, aber es bedeutet, dass man hier so tut, als würden alle anderen Einflussfaktoren konstant gehalten. Das ist auch eine Bedingung, die dann hinter der Kern verstoßen wird. Ich muss eigentlich mal eine Flasche Wasser geben. Ah ja, das kommt mir. Ich habe vor 3 Jahren aufgehört zu rauchen und seitdem habe ich viel größere Probleme. Gut, es reicht hier übrigens noch nicht. Diese Modellannahme muss noch weitere machen. Und zwar deswegen, weil ein Gleichgewicht, nur weil es existiert, nicht besonders relevant sein muss, es muss ja auch angenommen werden. Also das heißt, es muss dafür gesorgt werden, dass der Markt da tatsächlich intendiert. Physikalisch gesprochen, das Gleichgewicht muss stabil sein. Das wird so plausibel gemacht. Nehmen wir mal an, wir haben einen Preis, der unterhalb des Gleichgewichtspreises liegt. Dann würden mehr Leute einkaufen als anbieten. Oder nicht mehr, also es würde eine größere Menge nachgefragt als angeboten. Dadurch wird, das ist so die Vorstellung, der Preis nach oben gedrückt. Ne? Also wenn, naja, also wenn mehr Käufer da sind als als Dinge, die sie kaufen können, dann treibt das den Preis nach oben, bis schließlich der Gleichgewichtspreis erreicht ist. Und umgekehrt liegt der Preis oberhalb des Gleichgewichtspreises, dann haben wir einen Angebotsüberschuss. Dann müssen die Verkäufer ihre Preise senken, um ihre Sachen loszuwerden. Und tun das, dadurch gehen dann Anbieter vom Markt, neue Nachbarn kommen hinzu, bis schließlich wieder der Gleichgewichtspreis erreicht ist. Ein Problem ist dabei, durch welchen Mechanismus wird der Preis eigentlich verändert? Denn wir hatten ja ursprünglich vorausgesetzt, dass die Marktteilnehmer dazu nicht in der Lage sind. Die können den Preis nicht ändern. Das war die Grundvoraussetzung. Vollständige Konkurrenz. Also wie schaffen Sie das, den Preis trotzdem zu ändern? Da gibt es merkwürdige Konstruktionen. Die eine ist, ich habe schon von Weyra, französischer Ökonom, der nicht dieses Modell, aber ein anderes erfunden hat, gleich dieses Modell, und der den Figur des Aktionators ins Spiel gebracht hat. Also das ist jemand, der ruft sozusagen die Preise aus, dann melden sich alle und sagen, ja, das zu dem Preis würde ich kaufen bzw. verkaufen, und dann passt er das an, solange bis der Gleichgewichtspreis erreicht ist. Das ist aber natürlich eine reichlich fiktive Figur. Das ist im Grunde aber eben klar, trotzdem treibt sie in den Lehrbüchern ein ziemlich skurriles Leben. Ein Beispiel habe ich hier angeschrieben, das ist aus dem Lehrbuch von Siebert. Der war VWL-Professor in Kiel. Da habe ich also folgendes Zitat gefunden. Sollte man den Auktionator immer im Hinterkopf haben. Der Markt kann als ein Informationsprozess interpretiert werden. Die Marktparteien signalisieren, was sie zu kaufen oder zu verkaufen wünschen. Der Markt ist mit einem Computer verglichen worden. Man kann sich vorstellen, dass die Haushalte einem Computer mitteilen, welche Menge eines Gutes sie zu welchem Preis nachfragen wollen. Und entsprechend die Unternehmen einem Computer melden, welche Menge sie zu welchem Preis anbieten. Der Computer sucht nur den Preis heraus, bei dem die Nachfrage und Angebotsmengen übereinstimmen. Das ist natürlich auch eine Fiktion, man kann sich vorstellen, dass. Und dann kommt aber der letzte Satz, der Markt wirkt also wie ein Computer. Also hier wird wirklich eine Idealvorstellung, die da jemand hat, plötzlich zu einer Tatsache. Das zeigt sozusagen den Weg an, wie dieses Modell dann tatsächlich in den Lehrbüchern geht. Also das war erstmal das Modell des einfachen Marktes, und das lässt sich, das muss ich mal darauf hinweisen, als Modell nicht kritisieren. Ich kann keine Kritik an diesem Modell üben. Weil ein Modell, es sei denn, da sind strenge logische Fehler drin, aber ein Modell lässt sich für sich genommen nicht kritisieren, sondern man kann immer nur seinen Gebrauch kritisieren. Also ein Modell ist nicht richtig oder falsch, sondern es hat einen mehr oder weniger begrenzten Gültigkeitsbereich. Und falsch wird es dann, oder wird der Gebrauch dann, weil dieser Gültigkeitsbereich überschritten wird. Und genau das passiert hier in der VWL. Wenn nämlich ohne Rücksicht auf die doch sehr spezifischen Modellannahme dieses Modells, in den neoklassischen Lehrbüchern, sozusagen zur allgemeinen Doktrin erhoben wird, die lautet, alle Märkte, Güter, Dienstleistungen und Arbeitsgeldmärkte sind von zeitlich kurzen Störungen abgesehen, ständig im Gleichgewicht. Indem sie einen Ausgleich zwischen allen in der Wirtschaft wirkenden Kräften herstellen, sorgen die Märkte für die Übereinstimmung von Angebot und Nachfrage. Und dann kommt der Umkehrschluss, finden sich empirische Märkte dauerhaft nicht im Gleichgewicht. Sowas gibt es ja. Auf ein Beispiel komme ich noch, den Arbeitsmarkt. So kann das nur durch marktfremde Einflüsse verursacht worden sein. Damit hat sich mit dem zweiten Punkt natürlich die Neoklassik gegen die Empirie identifiziert. Also sie behauptet das einfach. Die einzige Begründung, die man findet dafür, diese Behauptung, diese allgemeine Behauptung in den Lehrbüchern, ist tatsächlich dieses Modell, was ich Ihnen da vorgestellt habe. Ich habe in dem Buch von, in der älteren Auflage, muss ich sagen, des Buches von den Menchow, diese Zeitung mit dem Kreuz 91 Mal auf 848 Seiten gedruckt. Das war die erste Auflage. Immer nur verschiedene Schriften. Und über die Modellannahmen wird gar nicht mehr geredet. Sie spielt keine Rolle, obwohl sie doch sehr spezifisch war. Das ist aus meiner Sicht, und der mathematischen Modellierung, ein schwerer methodischer Fehler. Ne? Also wenn man die Modellannahmen, die man am Anfang formuliert, hinterher nicht mehr beachtet. Das führt dann tatsächlich zu, und das werde ich Ihnen jetzt gleich vorführen, nicht nur zu kontrafaktischen Ergebnissen, sondern auch zu logischen Inkonsistenzen, also inneren Widerspruchbrücken der neoklassischen Theorie. Ja, zwei Beispiele, einmal Gütermarkt und dann den Arbeitsmarkt. Wenn man sich überlegt, auf welchen Annahmen eigentlich diese monoton wachsende Angebotsfunktion beruht bei Gütermärkten, dann kann man auch schon in der Geschichte der Ökonomie feststellen, dass die Annahme, die dahinter steckt, ist die wachsender Grenzkosten oder sinkender Grenzerträge. Das bedeutet, dass die Produktion jeder weiteren Mengeneinheit immer teurer wird. Diese Annahme ergibt sich in der klassischen politischen Ökonomie, Ricardo, das war kein Neoklassiker, aus der Betrachtung der Weizenproduktion. Er sagt, argumentiert so, je mehr Weizen ich produzieren will, desto schlechtere Böden müssen herangezogen werden und desto weniger wird pro Hektar produziert. Also unter dieser Annahme, dass man so eine Ware hat, kommt man tatsächlich auf eine monoton wachsende Angebotsfunktion. Also je höher der Preis, desto schlechtere Böden kann ich sozusagen noch benutzen. Ja, die Frage ist, ob diese Überlegung sich auf andere Produktionszweige übertragen lässt. Das war bereits zu Ricardos Zeiten strittig. Und bei industrieller Massenproduktion wird die anerkanntermaßen falsch. Das wissen übrigens auch die neoklassischen Lehrbücher. Also wenn ich industrielle Massenproduktion habe, dann ist die Situation eher die, je mehr ich produzieren kann, desto billiger ist die Produktion der einzelnen Ware, also Economic Scale oder auch wachsende Grenze. Das hat zur Folge, dass für solche Güter, die in industrieller Massenproduktion hergestellt werden, das Angebot nicht vom Marktpreis abhängt, sondern allenfalls, bestenfalls sozusagen von der erwarteten Nachfrage. Die Unternehmen können dann nicht mehr als Mengenanpasser agieren, sondern sie müssen gucken, was können wir absetzen und produzieren so viel, wie sie glauben, dass sie absetzen können. Können sich dann natürlich auch verschätzen, aber auf jeden Fall werden sie nie und immer in dieser Situation als Mengenanpasser agieren, denn dann würden sie nicht unendlich viel produzieren müssen oder gar nicht. Das lässt sich im gegebenen Rahmen, dem Marshallkreuz, aber nicht modellieren. Und weil das so ist, bleibt die Neoklassik einfach, obwohl sie es besser weiß, man findet entsprechende Hinweise in den Lehrbüchern. Also Economics of Scale kommt durchaus vor als Stichwort. Bei dem Modell, was sie da einmal entwickelt hat, und das hat dann allerdings verheerende Konsequenzen. Ich gebe mal ein Beispiel dafür an. Also die Frage, was passiert bei Nachfrageänderungen. Die neoklassischen Lehrbücher behaupten dann pauschal, eine Erhöhung der Nachfrage führe zu höheren. Eine Verringerung der Nachfrage zu niedrigeren Preisen. Diese Behauptung ist aber ganz offensichtlich falsch, nicht immer, aber bei vielen Produkten. Also denken Sie zum Beispiel an die Einführung von Computern, CD-Spielern, Handys und so weiter. Da ist es so, erst eine hohe Nachfrage ermöglicht niedrige Preise. Das dürfte nach der Neoklassik überhaupt nicht sein. Das hat natürlich genau mit dieser industriellen Massenproduktion zu tun. Wir gucken uns mal an, wie da die Argumente sind. Also Erhöhung der Nachfrage bedeutet, dass die Nachfragefunktion sich nach rechts oben verschiebt. Und das führt das sieht man ja an dem Bild da, zu einem Schnittpunkt mit der Angebotsfunktion, die auch rechts oben liegt. Ne? Und das ist sozusagen die Bewegung, die dann stattfindet. Das ist die Erklärung für diese Behauptung, dass die Erhöhung der Nachfrage an höherem Maß als da ist aber die monoton wachsende und nur vom Preis abhängige Angebotsfunktion natürlich voraus. Wenn man sich nur die tatsächlichen, ja, sagen wir, etwas realistischeren Bedingungen anguckt, unter denen industrielle Massenproduktion stattfindet, ist eine Erklärung so: Erhöhung der Nachfrage hat zur Folge, dass der Absatz sich erhöht, Produktion sich dann erhöht, was einen geringeren Produktionspreis zur Folge hat und daraus folgt dann auch ein geringerer Markt. Umgekehrt eine Verringerung der Nachfrage, wie das beispielsweise bei den schwarzen Schallplatten war, als die CDs eingeführt wurden. Die gibt es ja heute nur noch zum Liebhaberpreis. Obwohl die Verringerung der Nachfrage laut Neoklassik eigentlich zu einer Verbilligung dieser Produkte hätte führen können. Also, aber was passiert? Der Absatz verringert sich, die Produktion verringert sich, das hat einen höheren Produktionspreis zur Folge, das dann einen höheren Marktpreis. Also, was man festhalten kann, ist, dass das neoklassische Marktmodell für Gütermärkte unter Bedingungen industrieller Massenproduktion ungeeignet ist. Ist das empirisch abgesichert, was Sie sagen? Oder was? Ist das empirisch abgesichert, was Sie sagen? Entspricht das Ihren Überlegungen? Also, tut mir leid, dass ich jetzt unterbreche, aber das muss ja irgendwie belegbar sein. Ja, ich habe doch die Beispiele für CDs. Und, also, dass CDs nach Einführung und bei Erhöhung der Nachfrage immer billiger wurden, ist ja wohl ein Fakt. Oder CD-Spieler oder Handys. Ja, okay, oder, ja. Also, ich sage nur, dieses Phänomen, was man ja beobachten kann, kann durch dieses Schema, also was man in den Bühnen findet, nicht erklärt werden. Ich denke aber, dass ich es hier nicht erklären kann. Okay. So, ja, es macht, also der Fehler, und naja, und ich denke, man kann es in dieser Richtung verallgemeinern. Es liegt daran, dass die Bedingungen in industrieller Massenproduktion in diesem Marshall-Kreuz-Modell nicht beachtet werden. Dadurch kommt man zu falschen Erklärungen und auch zu falschen Ergebnissen. Zweites Beispiel, der Arbeitsmarkt. Das ist besonders frech. Also, darüber können Sie immer noch aufregen. Das Problem ist, dass dieses Modell wird auf den Arbeitsmarkt einfach mal angewandt. Eingeführt wurde es auf Gütermärkten unter sehr speziellen Bedingungen. Und dann steht irgendwo auf Seite 469 dieses Buches: Die Vielseitigkeit von Angebot und Nachfrage, die Werkzeuge von Angebot und Nachfrage sind auf Güter wie auf Arbeitskräfte anwendbar. Punkt. Das wird einfach so gesagt und dann wird es gemacht. Was passiert? Also die Erklärung. Also wir haben Arbeitslosigkeit schon seit 4 Jahren. Das darf ja nicht sein. Also da ist der Markt ein Ungleichgewicht. Wie kann das kommen? Antwort, das müssen marktfremde Einflüsse sein. Und die werden lokalisiert in den Mindest- oder Tariflöhnen. Das geht dann so. Also wir haben hier den Arbeitsmarkt, ne? Also, oder einen Teil des Arbeitsmarkts. Sagen wir mal, das Billiglohn. Arbeitsmenge auf der einen Seite, Angebot und Nachfrage sozusagen hier und den Lohnsatz, also den Stundenlohn auf der Achse und dann das übliche Marshallkreuz, Angebot und Nachfrage und irgendwo gibt es ein Gleichgewicht. So, und warum wird das Gleichgewicht richtig erreicht? Die Antwort ist, weil die Löhne künstlich hochgehalten werden auf irgendeinem Mindestlohnsatz, WM da, nicht? Der oberhalb dieses Gleichgewichtslohns liegt. Weil die nicht weiter sinken dürfen, ist dort dann die Nachfrage nach Arbeit größer, eine kleiner als das Angebot von Arbeit. Und dadurch entsteht Arbeitslosigkeit. Also Nachfrage ist nicht natürlich ist anders als diese Rede von Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Die Nachfrage liegt bei den Unternehmen, das Angebot kommt aus den Haushalten. So, ne? Das ist die Erklärung. So, meine Kritik daran ist, dass erstmal, das war nicht empirisch, sondern dass die Logik nicht stimmt. Und zwar deswegen, weil ich, also das ist der schlimme Satz, einfach mal ein Modell, was für ganz andere Zwecke erstellt wurde, anwenden auf diese Situation, ohne zu gucken, ob die Bedingungen denn erfüllt sind für den Arbeitsmarkt. Das wird passiert an keiner Stelle. Naja, stimmt nicht, an einer doch, aber da kommt raus, die sind gerade nicht erfüllt. Kommen wir auch gleich. Ja, warum ist das nicht anwendbar? Also man kann verschiedene Punkte identifizieren, in denen verschiedene Punkte identifizieren, wo die ursprünglichen Annahmen eben nicht mehr erfüllt sind. Einmal wird hier die Ceteris Paribus-Klausel missachtet, weil die Nachfragen, das ist so das kindianische Argument, weil die Nachfrage der Unternehmen nach Arbeit natürlich wesentlich auch von der Auftragslage abhängt, also von der Nachfrage nach Gütern, und diese unter anderem vom Masseneinkommen und damit vom Lohnsatz. Das ist bekannt, nicht? Das ist ein Argument der Kindianer, ob das nun zutrifft oder nicht, ist, sei nochmal hingestellt. Das Problem hier ist, dass es gar nicht diskutiert wird hier. Es kommt da nicht vor. Obwohl man ja sagen muss, Ceteris Paribus-Klausel war etwas, was ihr am Anfang vorausgesetzt habt. Das Zweite, das finde ich noch gravierender, ist die Frage der Arbeitsangebotsfunktion. Es wird einfach unterstellt, dass die monoton wachsen ist. Das bedeutet, monoton wachsen, wenn ich die Löhne drücke, wollen die Leute weniger arbeiten. Das wäre die neoklassische Theorie. Das ist aber ist nicht so. Also wer wenig Geld verdient, sagen wir mal 6 Euro pro Stunde und dann auf 4 gedrückt wird, der muss natürlich, wenn er von seiner Arbeit leben will, mehr arbeiten, damit das Geld zusammenkommt. Und das zeigen auch alle empirischen Untersuchungen, dass das so ist. Also es kann jedenfalls im Billiglohn, es kann gewisse Sektoren geben, wo das anders ist, aber gerade im Billiglohnsektor, wenn die Leute knapp mit dem Geld sind und von ihrem Lohn leben müssen, führt Lohnsenkung zu einer, also zu einem mehr Angebot an der Arbeit und nicht zu einem geringeren. Das könnte also sein, das ist jetzt völlig fiktiv hier, dass das Arbeitsangebot sich zum Beispiel so verhält, also dass es vom Preis vom Lohn so abhängt, dass es bei senkendem Lohn irgendwann wieder steigt. Und es muss dann auch keinen Schnittpunkt mehr geben mit der Arbeitsnachfrage, sodass das ist nicht abgesichert. Ich sage nur, das ist eine Möglichkeit, an die man zumindest zu denken hat. Und dann würde Arbeitslosigkeit immer eintreten. Es ist übrigens so, dass in den neoklassischen Lehrbüchern an anderer Stelle das durchaus genauso gesehen wird. In der Abteilung Nutzenoptimierung der Haushalte wird die Möglichkeit durchaus konzipiert, dass die Arbeitsangebotsfunktion so aussieht, wie hier skizziert. Nur an der Stelle, wo es denn vom Arbeitsmarkt die Rede ist, wird das einfach wieder vergessen. So, ein erstes Fazit zu diesem Mythos vom Markt, der durch die Neoklassik verbreitet wird. Er beruht auf einem Modell, das nicht anwendbar ist, aber eben doch angewandt wird, auf Gütermärkte mit industrieller Massenproduktion, auf Gütermärkte, in denen sich Unternehmer auch an der Nachfrage orientieren. Das sind eigentlich alle Märkte, alle Gütermärkte und auch auf Arbeitsmärkte. Für andere Märkte habe ich es nicht überprüft, ob es auf Geldmärkte anwendbar ist, das lassen wir mal dahingestellt. Also ob es überhaupt Märkte gibt, auf die es anwendbar ist, lasse ich auch dahingestellt. Aber das Problem ist eben, ist nicht, dass es Märkte gibt, auf die es nicht angewandt werden darf, sondern dass es angewandt wird. Mit Ergebnissen, die teilweise kontrafaktisch sind und auf jeden Fall unbegründet. Aus der Sicht jetzt sozusagen meiner Wissenschaft, der mathematischen Modellierung, muss man festhalten, dass die VWL, also diese VWL hier, ich muss ja mal vorsichtig sein mit Verallgemeinerung, zwar extensiv mathematische Modelle verwendet, aber mit einer sauberen Methodik der mathematischen Modellbildung hat das nichts zu tun. Und der Hauptfehler, den man immer wieder identifizieren kann, das war hier ja nur ein oder zwei Beispiele, besteht darin, dass die Modellannahmen, gegen Modellannahmen ist übrigens nicht zu sagen, die muss man machen, sonst kann man nicht modellieren, dass diese Modellannahmen entweder nicht ausgewiesen sind oder nach beiläufiger Erwähnung gleich wieder unter den Teppich gekehrt werden, wenn sie bestimmte Argumentationen nicht vorliegen. Es gibt hier einen relativ alten Dämonisierungsversuch gegen diese Art von Kritik von Milton Friedman, der in 1953 schon einen Aufsatz geschrieben hat in Methodology of Positive Economics. Da sagt er, es kommt nicht darauf an, ob die Annahmen einer Theorie realistisch sind. Wichtig ist nur, dass sie auf empirisch zutreffenden Ergebnissen führen. Ja, dagegen ist zweierlei zu sagen. Erstens, die Tatsachenbehauptungen, die aus diesen Modellen abgeleitet werden, sind in der Regel nicht empirisch überprüfbar. Wobei man sieht das auch daran, wie empirisch arbeitende Institute vorgehen, die scheren sich nicht um die Modelle. Das IFO-Institut arbeitet im Wesentlichen mit Umfragen. Die scheren sich nicht um diese Modelle hier. Und das Zweite ist, Modelle in VWL regeln zielen gar nicht auf Prognose, sondern auf Erklärung. Ne? Also, was ich mitnehme aus einem VWL-Lehrbuch, ist eine Erklärung, wie kommt Arbeitslosigkeit zustande. Und das Zweite, in dem Zusammenhang ist jetzt zu sagen, dass aber eine mit unzutreffenden Annahmen operierende Theorie nichts erklären kann. Also logisch gesprochen, aus einer falschen Annahme folgt bekanntlich, lässt sich alles ableiten. Es wird hier also von Friedman ein Vorgehen gerechtfertigt, bei dem es weniger darum geht, Erkenntnisse zu gewinnen, als vielmehr bestimmte vorgefasste Sichtweisen zu vermitteln, nämlich die einer Harmonie wäre das Maßstab. Und abschließend die neoklassische VWL zielt nicht auf methodisch fundierte Erkenntnis, sondern auf die Verbreitung einer Ideologie, das ist auch die Ideologie des Neoliberalismus. So, soweit mein erster Teil. Das zweite ist ein bisschen kürzer, wenn es zu schlimm wird. Es sind mehrere so Einzelpunkte, also weitere Dogmen. Ich habe hier also vor allem dieses eine zentrale Dogma vom Marktgleichgewicht oder Harmonie des Marktes genannt. Es gibt aber natürlich noch weitere. Das erste ist die Knapp. Und die kritisiere ich jetzt nicht so aus der Sicht des Modellierers, sondern eher aus der Sicht anderer Schulen sozusagen, die es ja nach wie vor auch noch gibt. Ja, das Erste, was man immer schon in den Einleitungen findet, ist, welchen Sinn und Zweck hat die Volkswirtschaftslehre? Und da findet man dann solche Sätze: Die Bewirtschaftung der gesellschaftlichen Ressourcen ist wichtig, weil Ressourcen knapp sind. Knappheit bedeutet, dass die Gesellschaft weniger anzubieten hat, als die Menschen haben wollen. So wie ein Haushalt nicht jedem Mitglied etwas geben kann, was er wünscht, kann auch eine Gesellschaft nicht jedem Individuum den höchsten von ihm angestrebten Lebensstandard gewähren. Volkswirtschaftslehre ist die Wissenschaft von der Bewirtschaftung der knappen gesellschaftlichen Ressourcen. Ja, also da auf Seite 3. Damit wird natürlich gerade und insbesondere der Kapitalismus systematisch verfehlt. Knappheit ist bei uns, also in unserer Wirtschaft brauchen wir keine Eigenschaft von Ressourcen, sondern von Waren. Die ist nicht natürlich gegeben, sondern sie wird erzeugt. Also fast jede Ware, also viele Waren, nicht eigentlich alle, die wir so wirklich brauchen, lassen sich in beliebiger Menge erzeugen. Das passiert aber nicht, weil natürlich die Leute dafür Geld zahlen müssen. Und nur wenn der Geld hat, kommt er noch in den Genuss dieser Waren. Ich will das jetzt nicht weiter ausführen, nur vielleicht der Hinweis, dass wenn es so wäre, wie da oben stünde, dann dürfte es Arbeitslosigkeit nicht geben und es dürfte auch keine Überproduktionskrisen geben, die aber gerade typisch sind für den Kapitalismus. Also das sozusagen an unser zu viel am Waren erstellen. Es zeigt sich hier dann übrigens, dass die Neoklassik sich fast durchgängig an vorkapitalistischen Zuständen orientiert. Also natürlich gab es Situationen, in denen Knappheit so etwas, also das, was hier mit Knappheit beschrieben wurde, tatsächlich vorlag, aber ich glaube, der Rüstung hat das wenig zu tun. Zweites Dogma ist eine subjektive Wertlehre und damit zusammenhängt auch der eindimensionale Nutzenbegriff. In der Neoklassik ist der Wert einer Ware anders als in der klassischen politischen Ökonomie, also Ricardo, Adam Smith, Marx, nicht objektiv bestimmt, sondern unterliegt individuellen Einschätzungen und ergibt sich aus dem zusätzlichen Nutzen eines Produkts für den Konsumenten. In der modernen Wirtschaftstheorie wird der Nutzenbegriff mathematisch gefasst. Wirtschaftliches Handeln wird dann als Maximierung des jeweils eigenen Nutzens interpretiert. Wenn man sich diesen Nutzenbegriff genauer anguckt, kann man Folgendes feststellen. Also erstens, er ist eindimensional. Es handelt sich um, mathematisch gesprochen, um eine Totalordnung aus der Menge der Güterbündel. Das bedeutet, gegeben zwei Bündel von Gütern, sagen wir mal, nehmen wir einfach eine Rolle Klopapier und sagen Kartoffeln, oder 10 Rollen Klopapier und sagen Kartoffeln, muss ich immer sagen können, was ich besser finde. Oder ich muss sagen, ich finde es gleich gut. Ich darf nicht sagen, ja, kommt drauf an, das kann ich jetzt nicht so genau sagen, hängt immer von der Situation ab, sondern ich muss sagen können, das ist besser als das. Da sehen Sie diese Eindimensionalität. Ne? Im Grunde alle Güterbündel werden sozusagen auf eine Linie gestellt und sind dann so hintereinander angeordnet. Der Nutzenbegriff orientiert sich auch nur scheinbar an der stofflichen Ebene. Es gibt ein Axiom, was da immer vorkommt, nämlich je mehr, desto besser. Das heißt, der Nutzen von 10 Kühlschränken ist immer größer als der Nutzen von einem Kühlschrank. Und behauptet wird, das sei rein stofflich. Sinn macht das ja nur, wenn man die 9 von den 10 Kühlschränken hinterher verkaufen darf. Aber davon ist nicht die Rede, weil Geld kommt da nicht vor. Eigentlich nicht vor. Tatsächlich orientiert sich der Nutzen natürlich an dem Geldwerten der Waren, aber es ist, wie gesagt, auch noch keine Rede. Was hier passiert, ist nach meiner Einschätzung ein Taschenspielertrick, mit dem die Rolle des Geldes verdrängt wird. Also eigentlich ist der subjektive Nutzen der Neoklassik ein Ersatz für das Geld, was sie sozusagen aus ihrer Theorie rausdrängt. Auch dazu komme ich gleich noch. Dann gibt es die allgemeine Gleichgewichtstheorie. Das ist mathematisch höchst anspruchsvolle Geschichte, kommt deswegen in den einführenden Lehrbüchern auch nicht vor. Die dient immer so als Netz und doppelter Boden gegen Argumente, die Modelle in den Lehrbüchern seien zu stark vereinfachend. Da wird gesagt, ja gut, wir haben aber noch dieses andere, die allgemeine Gleichgewichtstheorie. Es handelt sich dabei um ein Modell einer Tauschwirtschaft, in der jeder Mensch freiwillig knappe Güter tauscht. Die Güter hat er von Beginn an. Wem das Tauschverhältnis nicht genehm ist, der tauscht nicht. Also, dass man gezwungen ist, seine Arbeitskraft gegen Lohn zu tauschen, das kommt nicht vor. Man kann es, aber man kann es auch sein lassen. Geld spielt keine eigenständige Rolle. Wachstum brauche ich nicht. Unternehmensgewinne sind im Mittel auch keine vorhanden. Produktion kommt nicht vor, beziehungsweise wird als Tausch von Arbeit, Kapital, Rohstoffen gegen Fertigprodukte aufgefasst. Also der Unternehmer tauscht, also es wird so getan, als würde der tauschen, der Unternehmer. Unter weiteren teilweise realen Voraussetzungen, zum Beispiel, da kommen wieder die fallenden Grenzerträge vor, lässt sich dann die Existenz eines Preissystems und zugehörigen Gütermengen zeigen, den das System im Gleichgewicht ist. Ich kommentiere das hier nochmal mit einem Zitat, das so nach dem Ausbruch der Weltwirtschaftskrise gab es ja auch in den Zeitungen einige kritische Stimmen. Einer hat uns gerade in Frankfurter Rundschau gefunden. All diese theoretischen Ergebnisse kontrastieren erheblich mit der täglichen Wahrnehmung unseres Wirtschaftssystems. Das ist die Krux der Theorie, die zum Erklären des modernen Kapitalismus eigentlich schon immer untauglich war, bereits in den 1870er Jahren, als sie aufkam. Der moderne Kapitalismus ist in Wirklichkeit eine Geldwirtschaft, die zum Wachsen verdammt ist, die produziert Güter ohne Ende, wenn sie sie absetzen kann, und bekommt ein Problem, wenn sie sie nicht mehr absetzen kann. All dies, wie gesagt, kommt in dem Modell vor. In dem Zusammenhang noch ein Hinweis auf den Geldschleier. Also Geld ist für die Neoklassik nur ein Hilfsmittel zum Naturaltausch. Aber niemals Zweck ökonomischer Handlungen. Es wird dann manchmal auch vom Geldschleier geredet, den man sozusagen abziehen muss, damit man die Theorie rein sozusagen auf der stofflichen Ebene schreiben kann. Und es gibt natürlich inzwischen viele Wirtschaftsjournalisten auch, die das sozusagen verinnerlicht haben. Und, ein Beispiel habe ich da im Spiegel, das war der letzte Spiegel des letzten Jahres, gefunden. Da wurde der Hilmar Kopper, Ex-Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank, interviewt zur Finanzkrise. Die Spiegelredakteure sagen da, eigentlich ist Geld doch dazu da, Waren und Dienstleistungen zu finanzieren. Stattdessen schafft es heute nur noch mehr Geld. Das war sozusagen als Kritik an die Bank gedacht. Woraufhin der Kopper sagt, ob Ihnen das gefällt oder nicht, es geht immer und überall nur darum, aus Geld mehr Geld zu machen. Das ist Kapitalismus. Und irgendwie, naja, also neoklassische bildete Leute wissen das nicht. Hier ist noch eine zweite Kritik, die stammt von der Keynesianerin Joan Robinson zu diesem Kernmodell der Neoklassik, also der allgemeinen Gleichgewichtstheorie. Das beschreibt eine Tauschwirtschaft ohne Geld mit einer allenfalls vorindustriellen Produktion. Es ist sehr gut anwendbar auf den Markt in einem kriegsgefangenen Lager, der auf rote Kreuzpaketen und einer Zigarette gehört. Ja, nächster Punkt, der methodologische Individualismus und die Verwechslung von Betriebswirtschaftslehre und Volkswirtschaftslehre. Der von der Neoklassik vertretene, also das vertreten sie ja offensiv selber, ne, sagen sie, das vertreten den methodologischen Individualismus, erhebt den Anspruch, ökonomische Gesetzmäßigkeiten aus dem Handeln der einzelnen Wirtschaftssubjekte zu erklären. Das Problem ist, dass das oft nicht möglich ist. Und das führt dann zu einer merkwürdigen Verdrehung. Das habe ich hier in einem Buch von Neumann, einem Text von Neumann gefunden. Das ist eine Darstellung, was ist Neoklassik. Da steht folgendes: Eingeführt wurde der neoklassische Ansatz auch in der Makroökonomie, in dem die gesamtwirtschaftliche Nachfrage nach privatem Konsum und Investitionen aus dem Maximierungskalkül eines repräsentativen Individuums abgeleitet wurde. Es wird so getan, als würde die Gesamtnachfrage, als wenn es da ein Individuum gäbe, was sein Konsum damit befriedigen würde. Ist das, was ich mit Verdrehung meinte. Also da wird nicht mehr sozusagen aus den Handeln der Einzelnen die Gesamtnachfrage abgeleitet, sondern es wird so getan, als sei die Gesamt, Nachfrage selber als Produkt der Handlung eines Einzelnen. Diese Verwechslung von Mikro- und Makroebene ist ebenso typisch wie methodisch fehlerhaft und findet nicht nur an der genannten Stelle statt, sondern durchzieht die gesamte neoklassische Baubewertung. Dabei wissen Sie übrigens, was dieses Beispiel betrifft, hier auch die Neoklassiker, da gibt es einen entsprechenden Satz, dass die aggregierte Nachfrage mehrerer Individuen mit individuell verschiedenen Präferenzen nicht als die Nachfrage eines einzelnen Individuums aufgefasst werden kann. Also das ist ein Lehrsatz, den man auch in diesem Büchern findet, aber das hindert die, ja, warum auch immer, nicht so also vorzugehen, wie das da geschrieben ist. So, das war der Schnelldurchgang durch weitere neoklassische Dogmen. Ich wollte noch so eine Einschätzung abgeben. Nach meiner Beobachtung, das ist natürlich mehr durch Zeitungslektüre oder so, oder Fernsehen fundiert, die Neoklassik in der Öffentlichkeit wird. Es gibt inzwischen ja eine ganze Menge, wenn das seit 30 Jahren sozusagen die herrschende Lehre war, eine ganze Menge Studierende der Wirtschaftswissenschaften, die während ihres Studiums ausschließlich mit der Neoklassik in Berührung gekommen sind. Selbst wenn sie den neoklassischen akademischen Betrieb hinterher kritisch sehen, da gibt es ja viele, bleiben doch so manche Argumentationsmuster des Mainstreams haften. Also was ich da so ausgemacht habe, ist einmal die Hegemonie einer ausschließlich mikroökonomischen Sichtweise. Also VWL wird häufig in diesen Argumenten nur aus der Sicht des Einzelunternehmens getrieben. Oder die Nationalökonomie wird, also ist dieses Beispiel, das ist ja wohl allgemein bekannt, also auch die Bundeskanzlerin sich das angeeignet hat, so als so eine Art Einzelunternehmen betrachtet, also typ schwedische Hausfrau, die kann nicht mehr ausgeben kann, als sie einnimmt. Wobei immer übersehen wird, und darunter leidet im Moment ja die gesamte Eurozone, dass man volkswirtschaftliche Sparen halt auch ruinieren kann. Also in die Rezession tragen. Aber das hat damit zu tun, dass es einfach so das Gleiche wird mit dem, was also so man als Familienvater sozusagen, worauf man da zu achten hat. Also die Tatsache, dass Konsum eben auch die Wirtschaft ankurbeln kann, wird da nicht mitgedacht. Der Kapitalismus, das ist der zweite Punkt, wird, oder die Krisenhaftigkeit des Kapitalismus wird ausgeblendet. Also die Tatsache, dass Krisen eigentlich ein systemisches Merkmal des Kapitalismus sind, das hat dann wieder zur Folge, dass Krisenursachen ausschließlich durch subjektives Fehlverhalten begründet werden und dann wird immer nur nach Schuldigen gesucht und nicht mehr nach Ursachen. Und der dritte Punkt, auch ein objektiver Wertbegriff, den die politische Ökonomie mal hatte. Was meint das? Nee? Objektiver, wenn das, tut mir leid, was meint das sehr wichtig? Objektiver Wertbegriff, was ist damit gemeint? Also geht im Sinne von Werten so moralisch, ethisch? Nein. Der Wert einer Ware, also, nach Ricardo und Marx, die Arbeitszeit, die sozusagen gebraucht wurde, also, das ist ein objektiver Wertbegriff, wenn die Neoklassik nur sagt, das hängt von dem subjektiven Nutzen ab und ist insofern für jedes Individuum verschieden. Okay, darüber können wir schon ganz sofort reden. Aber das ist gemeint, ja. Entschuldigung. Und den gibt es natürlich, also wie gesagt, den kennt die Neoklassik nicht. Das hat zum Beispiel zur Folge, dass Arbeitslosigkeit nur noch als Problem der nicht mehr marktfähigen Arbeitslosen und der nicht mehr finanzierbaren sozialen Sicherungssysteme angesehen wird, wogegen offenbar die Meinung besteht, das Kapital sei durch das Ende der Arbeitsgesellschaft, also in Anführungszeichen, seiner Substanz gar nicht tangiert, während ein objektiver Wertbegriff natürlich tatsächlich kritischer sehen würde. Also es kann auf Dauer kein Kapitalismus geben, in dem die Arbeit nach und nach abgeschafft. Aber also das ist sozusagen ein ausgeblendeter Punkt. Einfach ausgeblendet deswegen, weil es das 30 Jahre Neoklassik gibt und die VWL beherrscht hat. Eine, das war jetzt die letzte Folie. Wie konnte das passieren sozusagen? Also ich habe da auch keine Antwort, aber als Frage finde ich das schon wichtig, also, wenn man das auseinandersetzen sollte. Also die Kritik der Neoklassik, so wie ich sie vorgetragen habe und wie sie auch schon andere früher vorgetragen haben, also da gibt es das Stichwort vom Modellplatonismus, das stammt von Albert, das ist ein Hopper-Schüler, schon aus den 60er Jahren. Oder Weltreligion, der Michael Kretke, VWL-Professor, glaube ich, in Holland, der also einen schönen Text geschrieben hat, Neoklassik als Weltreligion. Ich habe das selber in einem Artikel mal als mathematisierte Charlatanerie bezeichnet. Das ist wesentlich Methodenkritik und insofern von jedem braven Positivisten. Man muss da keine alternative Wissenschaft betreiben, um diese Art Kritik nachvollziehen zu können. Insofern, also, was dadurch gemacht wird, ist immer die Entlarvung dieser Lehre als Ideologie. Wobei ich hier allerdings dann einen Ideologiebegriff verwende, oder den verwende, den die Neoklassiker selber verwenden, wenn sie sagen, sie würden ideologiefreie Methodik betreiben. Ne? Also es wird nachgewiesen, dass in Wirklichkeit transportiert ihr hier Meinung und das auf eine ziemlich studiose Weise. Diese Kritik ist insofern immanent, dass sie sich auf den Boden des von der Neoklassik erhobenen Anspruchs bewegt, also positiven Wissenschaftsbetreibung. Man könnte auch andere Standpunkte reinnehmen, von der aus man die Neoklassik oder die VWL als Ganze auch kritisiert, also was Marx Kritik der politischen Ökonomie genannt hat, war ja eine Kritik der Volkswirtschaftslehre seiner Zeit, also politische Ökonomie. Und im Sinne dieser Kritik wäre Neoklassik eigentlich noch nicht einmal Ideologie, weil Marx bezeichnet als Ideologie sozusagen etwas, was sich als notwendig falsches Bewusstsein sozusagen aus den Strukturen der bestehenden Gesellschaft ergibt. Aber die Neoklassik ist selbst nach den Standards der vom Kapitalverhältnis erzeugten, an den Oberflächenerscheinungen klebenden objektiven Gedankenform, so nennt Marx das, falsch und insofern eben nicht notwendig falsch. Also wenn ich sie immanent kritisieren kann auf ihrem eigenen Boden, dann zeigt das, das ist nicht zwingend, man muss das nicht so machen. Und da liegt aber ein Problem, weil es ist nämlich dann die Frage, ja, warum? Also warum ist dieser Unfall passiert sozusagen? Man kann sie leicht kritisieren, aber ihre Hegemonie ist schwer zu erklären. Marx hat in seinen Schriften sich immer mit links, mit der sogenannten Vulgärökonomie auseinandergesetzt. Er hat bestimmte bürgerliche Ökonomen akzeptiert, also Ricardo beispielsweise. Aber dann gab es noch ein paar andere, die er als Vulgärökonomen bezeichnet hat. Und deren legitime Nachfolger, das ist die Neoklassik. Aber, und die Frage ist umso gravierender deswegen, und ich kann sie nicht beantworten, wirklich. Wieso wurde die zum Mainstream? Das ist eigentlich von außen gesehen weit unerklärlich. Also mögliche Stichworte dazu. Es gab das Scheitern des Keynesianismus in den 1970ern. Es kam der Neoliberalismus auf. Kann man auch wieder fragen, wieso eigentlich? Aber die Neoklassik ist auf jeden Fall so etwas wie eine Begleitung des Neoliberalismus. Aus einer anderen Sicht, aber da müsste ich jetzt einen eigenen Vortrag halten, eine Antwort auf die Krise, in die der Kapitalismus bereits seit 30 Jahren drinsteckt und die jetzt ja, also mit, aber es ist, wie gesagt, es ist ein offenes Problem und damit möchte ich meine Ausführungen schließen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.